Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, in einer kurzen Pause werden wir jetzt weitermachen. Mal kurz hier so im Publikum, bitte die Gespräche müssen einstellen, mal setzen langsam. Gut, dann begrüße ich den Spitzenkandidat der Piratenpartei aus Bayern. Ja, Bruno Gerd Kramm, ja. Einen frenetischen Applaus bitte. Ja, danke schön. Ja, ich freue mich auf alle Fälle hier in Hessen zu sein, weil noch dazu in Frankfurt, die wenigsten werden es wissen, alle denken, ja, der kommt halt aus Bayern. Ich komme gerade aus Berlin, ich lebe in Bayern und in Berlin, aber die wenigsten wissen, dass dies hier ganz, ganz lang meine Heimatstadt war, Frankfurt hier. Hier ist auch meine Schwester zur Welt gekommen, deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich wieder Frankfurt sehe und vor allem den Henninger Turm sehe. Unterhalb des Henninger Turms habe ich nämlich damals gelebt und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Auch so meine Eltern haben immer erzählt, so sie hatten ihre schönste Zeit ihres Lebens so in Frankfurt. So gesehen freue ich mich immer sehr herzukommen. Ich wurde gebeten, ein bisschen was zu erzählen zu meinem Thema Commons und bedingungsloses Grundeinkommen. Und fang einfach an, ein bisschen zu erzählen. Die Alchemie des frühen Mittelalters lebte ja besonders von dem Mythos, alle Materialien in Gold verwandeln zu können. Wie wir heute wissen, rechtfertigte diese Behauptung so einige Scharlatanerie dieser Epoche. Die Banken und die Finanzwelt hatten sich diesen Mythos Ende letzten Jahrhunderts zu eigen gemacht, um das Wachstum seiner Zeit als grenzenlos darzustellen. So als könne man jeden Stein in Gold verwandeln. Um die immer aggressiver geforderte Gewinnerwartung zu erfüllen, wurden moralische Grenzen des gesellschaftlichen Miteinanders, des stillen Vertrages der Generationen eingerissen. Das Geldsystem, eigentlich im Dienste eines freien Menschen, hat sich längst ins Gegenteil verkehrt. Man wettet gegen das eigene System, um den Profit zu steigern. Der Derivatenhandel bedient genau diesen Markt und spekuliert in obszöner Weise. Im Elfenbeinturm des Finanzmarkts ist der Mensch längst nur noch ein Spurenelement dieser volkswirtschaftlichen Alchemie. Er ist ein Datensatz im ökonomischen Programmcode. Dabei ist eigentlich der Mensch systemrelevant und nicht die Banken. Freiheit, Bildung, Solidarität, Teilhabe, Rechte auf Arbeit und Wohnung. All diese Werte treten gegenüber dem Finanzdiktat in den Hintergrund und potenzieren im gleichen Maße zu gebetsmühlenartig die Verpflichtung des Einzelnen, für die Rettung der alten Normen gerade zu stehen. Die externalisierten Kosten, die da entstehen, fordern dabei von jedem Einzelnen mehr Verzicht von Freiheit. Dabei ist gerade bei uns Piraten der Begriff Freiheit in unserem Programm einer der allerwichtigsten Eckpfeiler. Die Freiheit in einer Welt der universellen und generationsübergreifenden Besitzrechte ist aber heute bei den Konzernen von heute häufig nur noch ein Etikett. Denn wenn sowohl physische als auch immaterielle Güter und Räume künstlich verknappt und lizenziert werden, ist weder die Freiheit zu Aktivitäten noch die Freiheit von Zwängen wirklich vorhanden. So suchen Menschen weltweit nach Alternativen der überkommenen Hierarchien des Zentralismus und der ungehemmten Märkte. Diese Suche drückt sich sowohl in der Occupy-Bewegung, die ja hier in Frankfurt ziemlich stark immer ist, den unzähligen Bürgerbewegungen, Netzwerken wie der Free Software Foundation, vielen Genossenschaften und nicht zuletzt in der Revolution der Wissensteilhabe, dem Internet aus. Auch die weltweite Piratenbewegung baut darauf auf. Sie fußt auf unsere Sozialisation im Netz. Diese Sozialisation in einem Netz, das strukturell wie inhaltlich als Open Source Blaupause, nenne ich es mal, und erfolgreichstes Modell für Gemeingüter und Commons steht. Ihre Kritik zielt auf die Privatisierung gemeinsam genutzter Ressourcen. Einhegung ist das Gegenteil von Commons. Es bedeutet Gentrifizierung in den Städten, es bedeutet Einhegung öffentlichen Eigentums zu gewerblichen Zwecken. Es bedeutet die weltweite Verdrängung kleinteiliger Landwirtschaft mittels Monsanto-Industrialisierung und die zunehmende Ausweitung von Verwertungs- und Urheberrechten im Internet. Alles unsere Themen. Die Entmündigung der Bürger wird mit wirtschaftlichen Zwängen gerechtfertigt. Menschen In prekären Lebensverhältnissen, wie zum Beispiel Künstler, werden dabei perfide als Sprachrohr instrumentalisiert, um die Einhegung von Kultur zu rechtfertigen. Unsere Urheberrechtsdebatte. Doch die Krise der Finanzen, der Wirtschaft, der Ernährung, der Energie befeuert auch die Renaissance der Allmende und Gemeinwesenskultur, Commons. Unser nacktes Überleben hängt von natürlichen Gemeingütern wie Wasser, Nahrung und Lebensraum ab. Das soziale Überleben hängt von Gemeinwesensstrukturen wie Lebensraum, Arbeitsplatz, Infrastruktur und politischer Teilhabe ab. Und das kulturelle Überleben von der Freiheit, von Wissen, Bildung und Kultur. Dazu bedarf es eines grundlegenden Umdenkens. Statt Bruttoinlandsprodukt muss gesellschaftlicher Wohlstand als Wachstumskriterium gelten. Das Bruttoinlandsprodukt bildet nicht mehr als Produktionszahlen und Geldflüsse ab. Der innere Reichtum einer Gesellschaft als soziales Konstrukt wird damit nicht dargestellt. Gemeingüter selbst haben leider bis heute noch keine wirkliche Vertretung. Sie sind heute vom sozialen Engagement weniger abhängig, sowie von der politischen Kraft, nämlich unserer als Piraten, die sie vielleicht zukünftig in den Parlamenten vertreten. Die Piratenpartei hat dazu bereits ein umfangreiches Kapitel im Wahlprogramm, an dem ich selbst mitarbeiten durfte, veröffentlicht. Commons sind vielfältig und sie benötigen übergreifendes Denken. Sie umfassen sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft. Wissen, Wasser, Saatgut, Software, Kulturtechniken, Ökologie, regionale Kreisläufe, Verkehrsinfrastruktur und Kunst. Gemeingüter werden dabei in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Konstellationen gepflegt. Ihre Pflege, ihre Hege beginnt beim Einzelnen. Sie geht weiter in der Familie, im Freundeskreis, im kommunalen Wesen bis zum Weltkulturauftrag. Entsprechend komplex ist die Hege von Commons. Denn wenn Commons, Gemeingüter, nicht gepflegt werden, verkümmern sie. Sie müssen ständig reproduziert werden. Dabei ist die digitale Allmende, also das Internet, unabhängig von Urheberrechten, noch am einfachsten zu pflegen. Denn kopieren ist einfach. Gemeingüter werden auch häufig durch wirtschaftliche Interessen Einzelner verdrängt. In Zeiten der umfassenden Privatisierung öffentlicher Räume verschwinden viele der natürlichen Allmenden und Gemeingüter. Durch Patentierung von Software statt öffentlicher Förderung von Open Source wird Kreativität, aber auch die kleinteilige Wirtschaft gegenüber großen Konzernen beschränkt. Dort, wo verlässliche Netze aufgrund wirtschaftlicher Zwänge fehlen, wächst die Abhängigkeit, Unsicherheit und Unselbstständigkeit. Die Wiederentdeckung der Allmenden beginnt gerade in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Menschen wehren sich gegen die Erosion ihrer gesellschaftlichen Netze. Sie wehren sich gegen die profitorientierte Privatisierung von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Sie kämpfen für die Freiheit des Netzes und der Netzneutralität. Die Creative Commons-Szene wächst ständig und trifft sogar jetzt schon auf die Gründung einer eigenen ersten Verwertungsgesellschaft für Creative Commons, der C3S. Unzählige Menschen unterhalten Nachbarschaftseinrichtungen in ihrem Viertel, betreuen Spielplätze, gründen Stiftungen, überliefern Kulturgüter. Überall entstehen neue Ideen für Commons, für die Commons-Szene. Dies ist auch ein Verdienst letztendlich der Piratenpartei, die dieses Bedürfnis der Commons, der Gemeingüter abbildet, unterstützt und natürlich jetzt im Wahlprogramm darstellt. Die wesentliche Erkenntnis von Gemeingütern begründet sich darin, dass die Nutzungsrechte der Allgemeinheit immer höher zu bewerten sind als die Nutzungsrechte privater Interessen und Unternehmen. Neben der Pflicht des Staates, diese Bedürfnisse zu fördern, besteht die Herausforderung auch in der Gründung ergänzender Institutionen und innovativer Zugangs- und Nutzungsregeln, wie zum Beispiel Creative Commons Lizenzen. Aber auch ganz wesentlich natürlich die Reform des Urheberrechts, das Recht auf Remix und all die anderen Dinge, die wir hier vertreten. Hier gilt es sich vor allem aber auch gegen die Verbände großer Industrieunternehmen durchzusetzen. Im Urheberrecht zum Beispiel hat gerade der Börsenverein des Buchhandels und der Bundesverband der Musikindustrie in trauter Einigkeit mit der Regierung jede Reform des dritten Korps blockiert, dafür ein unsinniges, große Konzerne förderndes Leistungsschutzrecht durchgesetzt. Aber es geht natürlich auch international weiter. Die Freihandelsverhandlungen der EU mit den USA hinter verschlossenen Türen führen gerade zu mehr Machtkonzentration bei Konzernen gegenüber den Bürgern. So könnte mit TAFTA das Fracking-Verbot kippen, der Wasserhandel und die Dienstleistungen rund um Infrastrukturleistung und Grundversorgung weiter privatisiert werden. Die Investorenschutzklausel, die geleakt wurde aus diesen Verhandlungen, in dem Abkommen kann dazu führen, dass europäische Umweltrichtlinien, der Atomausstieg und Kennzeichnungspflichten für Genfood, ja sogar Mindestlohnforderungen, erfolgreiche Klagen der Konzernverbände nach sich ziehen. TAFTA ist ACTA durch die Hintertüre. Gerade die regionalen Kreisläufe der Commons-Szene brauchen den Schutz vor diesen Marktdiktaten, die global kommen. Wenn Commons ein frei wachsender Garten exotischer Pflanzenvielfalt wäre, ist das Freihandelsabkommen das Monsanto-Gift für eine Monokultur, die nur mit den Industriepräparaten überlebt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, sagt unser Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 2. Diese Einschränkung benennt eigentlich die Grenzen der Verfügbarkeit des Einzelnen an unseren gemeinschaftlichen Reichtümern, eben den Commons. Exklusive, andere ausschließende private Eigentumsrechte an Gemeingütern darf es nicht geben. Egal ob physisch oder immateriell, ob natürlich, kulturell oder sozial. Um über Nutzung oder Unternutzung, wie zum Beispiel die Überfischung oder das Verweisen von Werken zu vermeiden, ist jegliche Eigentumsform an zwei Voraussetzungen festzumachen. Zum einen muss bei jeder Nutzung gewährleistet sein, dass Gemeingüter nicht in ihrem Bestand zerstört oder verbraucht werden. Zum anderen muss gewährleistet sein, dass niemand, der anspruchsberechtigt oder auf die jeweiligen Gemeingüter angewiesen ist, von Zugang und Nutzung ausgeschlossen wird. Zugang und Nutzung sind deshalb so zu gestalten, dass Gemeingüter bewahrt und gepflegt sowie weiterentwickelt werden können. Unser Wahlprogramm setzt diese Grundsätze für Gemeingüterkultur auf die Agenda einer zukünftig aktiven Piratenfraktion im Bundestag. Schon das ist, finde ich, den Einzug wert. Dazu kommt, dass wir den Begriff der Arbeit auch neu denken wollen. Die Informations- und Wissensgesellschaft verdrängt zunehmend die klassischen Arbeitsfelder und Begriffe. Trotz aller entgegengesetzter Behauptungen der Regierung, Vollbeschäftigung in traditioneller Beschäftigungsabhängigkeit wird es in der Zukunft nie mehr geben, wenn es sie je überhaupt gegeben hat. Arbeit bedeutet nicht mehr als Angestellter abhängig von einem großen Konzern zu sein. Arbeit hat heute viele Gesichter. Die althergebrachten Werkzeuge der Arbeitnehmerrechte wie Kündigungsschutz, Arbeitsschutz, soziale Sicherung oder betriebliche Mitbestimmung passen auf die modernen Formen der Arbeit nicht wirklich. So fehlt zum Beispiel die politische Vertretung von Menschen, die sich nicht vertraglich fest an einen Arbeitsplatz binden können oder wollen. Die meisten Menschen werden, wenn sie die Wahl haben, etwas aus ihrem Leben machen, das für sie sinnvoll ist. Ein bedingungsloses Grundeinkommen macht Menschen unabhängig, selbstständig und befreit sie aus der Rolle der Bittsteller. Vielleicht auch einer der Gründe, warum so viele Politiker Angst davor haben, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu verwirklichen, denn sie verlieren Macht. Dadurch entsteht nicht nur mehr Wirtschaftskraft und qualitatives Wachstum, sondern gerade in Kombination mit der Commons-Bewegung ein ganz neues Potenzial. Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten wären viele davon nicht entstanden. Sie sind aber wichtig für eine progressive und lebenswürdige Gesellschaft. Beruf aus Berufung muss sich über den Arbeitsbegriff des 19. Jahrhunderts erheben und von der reinen Existenzsicherung lösen. Denn schon heute arbeiten Menschen zu großen Teilen in sozialen Engagements unentgeltlich und der Bedarf steigt. Beispiele: Freiwilligendienste, Vereine, Selbsthilfe, Museen, die Pflege von Angehörigen zu Hause, all das sind diese Dienste. Gesellschaftlich betrachtet gibt es bereits jetzt viele bedingungslose Zuwendungen, die in besonderem Umfang den oberen Einkommensschichten zugutekommen, wie zum Beispiel kulturelle Förderung für etablierte Hochkultur. Wunderbares Beispiel, meine Heimatstadt Bayreuth, das Festspielhaus mit vielen Millionen Euro. Millionenschwere Subventionen für Theater eben und Opernhäuser werden auf dem Ticketpreis umgeschlagen, der jedoch selten untere Einkommensschichten erreicht. In den Genuss dieses elitären Grundeinkommens kommen natürlich größtenteils nur betuchte Bürger. Das bedingungslose Grundeinkommen wird in besonderem Umfang der Förderung von persönlichen Begabungen, Neigungen und Fähigkeiten gerecht. Denn Bildung aus Interesse wird für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich. Bildung, die in Zukunft lebenslang und bedingungslos verfügbar sein muss, für jeden, denn sie ist das Herzstück, der Motor unserer lebenswerten Gesellschaft. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, unseren Urheberrechtsforderungen und den Commons haben wir Piraten ein allumfassendes Programm zur Lösung der Konflikte unserer Gesellschaft, was Arbeit und soziales Wesen betrifft. Lasst es mich versuchen, bildlich auszudrücken. Statt weiter ungebremst auf diese neoliberale Mauer der Ausgrenzung zuzurasen, statt im Graben dieser Mauer einen sinnlosen Klassenkampf anzuzetteln, verleiht unsere Vision der Gesellschaft, die sich jetzt am Abgrund befindet, jene Flügel, um rechtzeitig über diese Mauer hinwegzugleiten. Dahinter die selbstbestimmte Freiheit und das Miteinander einer Gemeinwesenskultur. Und nun möchte ich noch ein paar Worte zur Euvicon sagen. Sie findet statt in einer Zeit, die dramatischer nicht sein könnte. Während durch die Wahl motiviert die wirklich wichtigen Themen von den etablierten Parteien für beendet erklärt, eben wie im Falle des Datenschutzes und der Aussperrung, oder verschwiegen werden, haben wir den Mut, das schmerzhaft Offensichtliche auszusprechen. Angefangen bei gestern Bernd Schlömers kritischer Mahnung in Bezug auf den groß angelegten Betrug am Bürger durch Banken, die zwar derzeit minimale Zinssätze für Eigenkredite zahlen, aber den Bürgern nichts davon weitergeben, sondern schamlos ihre Margen erhöhen. Über die bestürzenden Arbeitslosenzahlen unter 25-jähriger Europäer mit bis zu 59% Arbeitslosigkeit in Portugal und in anderen europäischen Ländern sieht es kaum besser aus. Bis zu den himmelschreienden und durch niemanden legitimierten Machenschaften der Großfinanz, der Zentralbanken und der unsichtbaren Strippenzieher, die zum Schaden der Bevölkerung rausziehen, absaugen, was rauszuziehen ist. Europa, ja die ganze Welt steht mit einer, ich sag's mal sehr piratig, Augenbinde am Abgrund. Gleichzeitig scheint der europäische Gedanke so ausgehöhlt wie noch nie. Im Panel European Sixpack gestern Nachmittag trat mit äußerster Schärfe zutage, wie absurd die Lippenbekenntnisse der etablierten Parteien zu einem gemeinsam funktionierenden Europa sind. Wir hörten mit Erschrecken, dass in Wirklichkeit nahezu ausschließlich ein ständiger Kampf mit härtesten Bandagen von Länderinteressen gegen Länderinteressen geführt wird. Nach wichtigen Entscheidungen zum Beispiel gibt es anschließend von jedem Land eigene Pressekonferenzen, in denen die Landespolitiker zu verkaufen versuchen, dass sie das Optimum für ihr eigenes Land herausverhandelt hätten. Lagerparteien und ihre Partnerparteien in den jeweiligen europäischen Ländern sind keineswegs einer Meinung, sondern mehr nur an nationalen Interessen ausgerichtet. Wir, die Piratenparteien, ich sag's jetzt mal auf der Euvicon, die Piratenparteien Europas können hier als erste vorangehen und den europäischen Gedanken als echter europäischer Parteienverbund wirklich ernst nehmen. Auch für uns ist das noch ein langer Weg und erfordert unermüdliche Arbeit. Dabei dürfen wir die Vision, der politische Arm einer europäischen, ja einer globalen Bewegung zu sein, niemals aus den Augen verlieren. Auch die hervorragende Arbeit der Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie konzentriert und zielgerichtet Piraten ihre Aktionen zu planen verstehen. Der nächste Slot im Anschluss von Melanie zum Thema Korruption wird sicher auch dieses noch einmal ganz klar herausarbeiten. Diese Euvicon hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig die Piraten für die Politik sind. Wie wichtig unsere Wirkung für die Menschen ist, wenn wir den herrschenden Parteien unsere Themen auf die Agenda diktieren. Mein Dank gilt den Veranstaltern der Euvicon. Lasst nicht nach und macht weiter so. Ich danke euch. Ja, sicher. Wenn noch Fragen sind. Ja, dann in den anderen Panels war ja immer der Wunsch, noch mal was zu sagen. Ich würde sagen, wir machen noch drei kleine Fragen und Redebeiträge. Und dann gehen wir rüber zum nächsten Panel. Dann können wir schon mal vorbereiten. Hier für Melanie. Gut. Hat jemand Fragen? Ist irgendjemand abgemahnt worden und möchte gerne Tipps haben? Dafür stehe ich auch immer dann privat hinterher bereit. Keine Frage. Gut, wunderbar. Das ist nicht direkt eine Euvicon-Frage, aber natürlich ja, eine eigentlich Frage, schon verdammt, die bestimmt viele interessiert. Ja. Verdammt gutes Gefühl. Natürlich ist Bayern jetzt kein homogenes Bundesland, aber welches Bundesland ist schon ein homogenes Bundesland? Wie ihr wisst, wir haben einmal den sehr rebellischen Norden, die Franken, die gerne ein eigenes Bundesland wären, und dann weiter im Süden, das klassische oberbayerische, niederbayerische Land. Aber wir sehen an allen Ecken und Enden in Bayern, dass momentan bei den Bürgern großer Bedarf ist, etwas zu ändern. Und gerade, man mag es kaum glauben, weil die meisten sagen, naja, diese ganze Ausspähaffäre, wo wir ja eigentlich das Thema gesetzt haben als Piraten, die hat uns ja überhaupt nichts gebracht. Das sagen leider vor allem immer nur diejenigen, die eigentlich nur eins den ganzen Tag tun, nämlich auf die Umfrageergebnisse schielen. Und die sind eigentlich ehrlich gesagt für die Katz. Was ich gesehen habe in Bayern, wir hatten insgesamt über 25 Krypto-Partys, dass das Bedürfnis der Menschen am Datenschutz extrem groß ist und die Verunsicherung extrem groß ist und die Menschen sehr froh sind, dass es uns gibt und auch ganz bewusst auf uns zugehen. Und von daher habe ich auch, was die Landtagswahl betrifft in Bayern, weil das ist nämlich das nächste Thema, ein sehr gutes Gefühl, kann aber auch nur an alle Hessen appellieren, kommt nach Bayern und helft uns. Wir brauchen ganz, ganz viel Hilfe noch in diesem Wahlkampf. Also wer ein bisschen Urlaub machen möchte, Bayern ist wirklich ein schönes Bundesland. Ihr seid herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Bruno, für deinen Beitrag. Und jetzt begrüße ich die Spitzenkandidatin der Piratenpartei NRW, Melanie Kalkowski. Melanie? So, und übergebe das Mikrofon. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.